Da kommt sie. Schau genau hin. Sie wird dir das Herz brechen. Das ist nicht schwer zu erraten. Du musst nur in ihre geschminkten Augen schauen. Sie baut dich auf und lässt dich fallen. Wie einen Clown. Wie einen Clown. Sie ist die Femme Fatale. Denn jeder kennt das Spiel, was sie tut, um dir zu gefallen. Sie ist nur eine kleine Verführung. Schau nur, wie sie geht. Hör nur, wie sie spricht. Sie ist die Femme Fatale. Wenn man so als Mann aufwächst und es begegnet einem eine Frau, wie aus dem Velvet Underground Song, und wenn man dann auch heterosexuell ist, die Frau selbstbewusst, aufrechter Gang, herrschender Straße und wow. Es hört ja auch im Alter nicht auf, dass schöne Frauen einem den Boden unter den Füßen wegziehen. Sexy Cells. Frauen verraten, wovon Männer nur träumen. Ein Feature von Lorenz Schröter. You know what I'm talking about, right? It could only be one thing, you know? Also ich hatte lange blonde Haare und ich brauchte nur so einen Seiten. Bewegung mit dem Kopf zu machen und die Haare schlenkern und meine blauen Augen, und das war mein Kapital, ja logisch, das habe ich eingesetzt. Wenn man also als Mann, heterosexueller Mann aufgewachsen ist, so wie ich, und sich die hübschen Frauen ein paar Jahrzehnte angesehen hat, ich bin 52, aber jünger aussehend, dann fragt man sich, also ich frage mich, machen die das absichtlich? Right. Nee, ich finde die gruselig. Zum Beispiel meine Klassenlehrerin, die starrt mich immer richtig an und macht mich fertig, wenn ich mir im Unterricht die Lippen eincreme oder so. Das regt mich dann immer auf, weil ich kann nichts dafür, dass die Frau einfach überhaupt kein Stilgefühl hat. Eigentlich ist es ja so, die Schönheit kommt auf einen zu. Sie fragt nicht, sie ist einfach da. Vor der Weiblichkeit hat man immer noch Angst. Fragen wir also die Schönheit. Da aber sie selber nicht reden kann, frage ich ihre Besitzerin. Schöne Frauen, die so tun, als wären sie nicht schön. Ältere Frauen, die so tun, als wäre das Älterwerden nicht so schlimm. Und junge Frauen. Da habe ich ihn auch richtig fertig gemacht und so. Und die erschrecken sich, weil ich kann das gar nicht abhaben. Wenn die so pedo sind. Du stehst auf ihrer Liste. Du bist Nummer 37. Du wirst schon sehen. Sie wird dich anlächeln und dann stehen lassen wie einen Clown. Hey, Kleiner. Sie ist von der Straße. Und bevor du loslegst, hast du schon verloren. Sie wird mit dir spielen. Ja, so wird es sein. Jeder Mensch besitzt Vermögen, Kapital. Ökonomisches Kapital, das ist Geld. Kulturelles Kapital, gleich Bildung. Und soziales Kapital heißt Beziehungen, sagt der französische Soziologe Pierre Bourdieu. Und dann gibt es noch ein viertes. The national surveys that have tried to measure erotic capital have found that women systematically have higher scores than men do. Alle Untersuchungen zeigen, dass Frauen mehr erotisches Kapital besitzen als Männer. Naja, man hat das ja geahnt, irgendwie gespürt. Doch so brutal wollte man das eigentlich gar nicht wissen. Ich vermute, das ganze Unglück fing an, ungefähr zur Zeit der Französischen Revolution, als Männer begannen, ihre Waden zu bedecken, sich nicht mehr schminkten und keine tollen Perücken mehr trugen, als sie langsam in einer Masse von dunklen Anzügen verschwanden und noch etwas später blaue Jeans vom Stapel kauften. So it's not just a myth that women are more beautiful, attractive, sexy, or have nice female bodies are nicer than male bodies. Es ist beileibe nicht nur ein Mythos, dass Frauen hübscher sind, sexy und schönere Körper haben. Catherine Hakim ist Soziologin an der Londoner School of Economics. Erotic capital is the power to be attractive. Erotisches Kapital ist Macht durch Attraktivität. Hakim hat ein Buch geschrieben, Erotisches Kapital. das Geheimnis erfolgreicher Menschen. Oh, it's a lot more than sex appeal. Es ist viel mehr als sex appeal. Das älteste Kunstwerk der Welt stellt eine nackte Frau dar. Die Venus von Willendorf. Der nackte weibliche Körper generiert heute, 27.000 Jahre nach der steinzeitlichen Venus und trotz allgemein verfügbarer Pornografie, immer noch den wertvollsten Rohstoff der Welt. Aufmerksamkeit. Nach meiner Definition gibt es 6 Elemente beim erotischen Kapital. Das schöne Gesicht, dann Sexappeal, also der attraktive Körper. The 6 elements that I have identified are facial beauty, sex appeal, which is about having a nice body, physical fitness and liveliness, very easy to overlook it, but hugely important, good dress style for every occasion or venue. Außerdem Fitness und Lebensenergie. Viertens, der Kleidungsstil, passend zur Gelegenheit. Social charm, social skills, the ability to make people like you get on with you. Zum erotischen Kapital zähle ich außerdem Charme, die Fähigkeit, gemocht zu werden. Letztens, aber das gilt nur im privaten Bereich, sexuelle Kompetenz. And finally, in private life, in intimate relationships, sexual competence. Wie fing das eigentlich an? Damals, als wir noch klein waren. Keine Kinder mehr, aber noch nicht erwachsen. Du hast jetzt so eine Art Macht. Die kleinen Jungs aus deiner Klasse haben das nicht. Findest du das nicht ungerecht? Ich meine, das hat halt auch was mit denen zu tun. Das ist Emma. Weil die sind alle noch relativ unterentwickelt, aber würden sie jetzt trainieren gehen oder sich auch mal irgendwie halt, ich sag jetzt mal heiß anziehen oder so, könnten sie das auch nutzen. Und ich habe auch wirklich hübsche Jungs in der Klasse und die könnten alle wirklich was aus sich machen. Und solche Mädchen, selbstbewusst und hübsch, haben mir früher das Herz gebrochen. Also es gibt einem ja auch ein gewisses Selbstbewusstsein, sag ich mal. Circa 30 Jahre habe ich gebraucht, um mich davon zu erholen. Und manchmal finde ich es auch ganz witzig, wenn ich mit meinen Freunden unterwegs bin und dann so eine Gruppe von Jungs irgendwie hinterher schaut oder uns irgendwie was sagt oder so. Dann lacht man da auch rüber und findet das auch irgendwie gut, wenn die das machen. Emma ist in Berlin-Kreuzberg groß geworden. Das heißt, richtig groß geworden, also erwachsen ist sie noch nicht. Also wenn es jetzt so Jüngere machen, dann ist es okay, aber wenn es so alte pädophile Säcke machen, dann finde ich das ein bisschen gruselig. Aber dann flippe ich auch immer aus und schrei die irgendwie an und sag denen, ja, lass es mal, ich bin 13 und so. Ich tat sehr viel Stoff in mein Dekolleté, pflegte meine Haut und mein Renommee. Ich hab mich benommen, so als hätte ich Stil. Noch ein Schlückchen Sekt, ach bitte nicht so viel. Ich hab mich bemalt, damit du mich siehst. Ich hab mich geahlt wie ein kleines Biest. Ich war die blonde Elfe mit gesenktem Blick. Doch das war nur ein Trick, damit ich dich krieg. People who are attractive from an early age. Von klein auf wachsen attraktive Menschen selbstbewusster auf. Yes, they develop more self-confidence because they discover that everyone is nice to them. Alle sind nett zu ihnen und sie entwickeln sich zu positiven Persönlichkeiten. And so they develop much more positive personalities. Eine Schulklasse steigt in einen Bus ein, 13, 14-Jährige. Die Mädchen sondern sich ab. Nur eine bleibt in der Mitte des Busses stehen. 7 Jungs um sie herum. Einer redet mit ihr. Die anderen versuchen krampfhaft auch etwas zu sagen. Es fällt ihnen offensichtlich nichts ein. Einer von ihnen wendet sich trotzig ab. Er will damit nichts zu tun haben. Der Bus hält. Endlich können die Jungs aussteigen und sich wieder in ihre Welt begeben. Autos, Fußball, Spielkonsolen. Das Mädchen, ein nettes, normales Mädchen, hat den Schmerz dieser Jungs gar nicht mitbekommen. Nur deren Aufmerksamkeit. Sind alle unterentwickelt. Die sind alle so, erstens geht sie mir alle ungefähr bis zum Bauchnabel. Und dann sind sie auch noch so richtig unterentwickelt und es ist immer so gleich so. Der eine Junge in meiner Klasse, er stresst mich extrem. Immer, er kommt immer so zu dir im Unterricht, wenn du einen Ohrring trägst, und dann pustet er die gegen den Ohrring. Dann dreht sich so um, so, Fabio, soll das jetzt? Ich wollte gucken, ob der Ohrring sich bewegt. So ein dummer Junge und es regt einen dann immer so richtig auf. Man denkt so, warum? Das ist so schlimm. Ja. Die 13-jährige Emma sieht aus wie 17. Meist wirkt sie sehr erwachsen. Doch dann kommt auf einmal das Kind hervor. Am liebsten würde ich ihr erzählen, wie die Welt so ist. Dann lasse ich es aber lieber bleiben. Also ich breze mich nicht für irgendeine Person speziell auf oder so, sondern eigentlich nur für mich, weil wenn ich halt geschminkt bin und meine Haare gemacht habe und die Klamotten bla, dann fühle ich mich einfach viel besser. Also dann fühle ich mich sicherer und irgendwie gibt es einem so ein gutes Gefühl, sag ich mal. Es ist Zeit für ein bisschen Feminismus. Feminismus finde ich gut. Uns geht es wirklich um den öffentlichen Raum, um den Raum, der ja theoretisch allen gleich zur Verfügung stehen müsste, es aber einfach nicht tut, weil wir den anders benutzen dürfen können. 8 Feministinnen habe ich für dieses Thema angesprochen, monatelang E-Mails verschickt an Slutwalks. Das ist eine Protestform gegen Vergewaltigung und Belästigung auf der Straße. Rock'n'Rollerinnen, Riot Girls, Wissenschaftlerinnen, Frauen mit Namen wie Esther Steron und Krawaller Räuberhöhle. Es war schwierig, sehr schwierig. Als wollte man einen Geheimbund interviewen. 7 Feministinnen haben abgesagt. Julia Brilling hat zugesagt. Danke. Naja, Hollerback ist so ein Wortspiel. To holler ist irgendwie brüllen oder rufen auf der Straße. Und hollerback heißt dann einfach, das nicht einfach anzunehmen, was einem gerade hinterher gebrüllt wurde an sexistischen Sprüchen, sondern dann irgendeinen Spruch oder was auch immer zurückzugeben. Julia Brilling hat das deutsche Hollerback mitbegründet. Emma kennt das auch, die Belästigung auf der Straße. Wenn die irgendwas sagen oder wenn die mich blöd angaffen oder irgendwie, letztens kam so ein alter, besoffener Kerl zu mir und hat irgendwie seine Finger abgeleckt, da habe ich ihn auch richtig fertig gemacht und so. Und die erschrecken sich dann auch immer richtig, weil sie das nicht gewohnt sind, glaube ich. Dass dann jemand so richtig ausflippt, weil ich kann das gar nicht abhaben, wenn die so pedo sind. Hollerback. Hollerback ist eine Initiative gegen Street Harassment. Das bedeutet, alle Formen alltäglicher Belästigung, die auf der Straße oder in öffentlichen Räumen stattfinden oder stattfinden können, wurde in New York gegründet, als Blog erstmal, einfach als Plattform, um da Geschichten aufschreiben zu können, die Betroffene mit Belästigung hatten, Angriffen, sexualisierten, sexuellen, Catcalling, also Nachpfeifen und ähnlichen Dingen. Und um ein Bewusstsein darüber zu schaffen, dass das auch Belästigung ist und dass es die Leben von Frauen dahingehend beeinflusst, dass wir öffentliche Räume nicht unbedingt so frei benutzen können, wie das zum Beispiel männlich Positionierten möglich ist. Wie ist es eigentlich, wenn man als Mädchen heranwächst und der eigene Körper sich langsam verändert? Wenn die Menschen einen anders anschauen, weil man plötzlich sexy ist? Also früher, würde ich jetzt mal sagen, habe ich einfach irgendwelche Sachen angezogen. Das kann ich jetzt nicht mehr. Ich muss auch irgendwie alle 10 Minuten in den Spiegel gucken und so, weil ich weiß nicht, ich mag es nicht, wenn Leute dich auf der Straße halt komisch angucken. Da komme ich nicht mit klar richtig, also das mag ich auch nicht. Hab nicht viel gesagt, damit man dich hört. Hab nicht laut gelacht, nur falls es dich stört. Du hast viel erzählt, ich tat interessiert. Dabei hab ich kaum was davon kapiert. Ich hab dich verführt, so als hätte ich Lust. Dabei ganz bewusst, nicht zu selbstbewusst. Ich hab mich verrenkt unter deinem Zelt und hab so getan, als ob's mir gefällt. So ein erotisches Kapital kann ja auch ganz schön lästig sein. Man kann das nicht einfach loswerden, spenden oder so. Zum Beispiel meine Klassenlehrerin, die starrt mich immer richtig an und macht mich fertig, wenn ich mir im Unterricht die Lippen eincreme oder so. Das regt mich dann immer auf, weil ich kann nichts dafür, dass die Frau einfach überhaupt kein Stilgefühl hat. Dann starrt sie mich immer an oder macht blöde Kommentare so, ja, Emma, ist heute der Tag der offenen Tür oder irgendwie sowas. Das kann ich nicht abhaben, weil die soll mich in Ruhe lassen. Und wenn ich das gerne tragen will, dann soll sie mich auch irgendwie so lassen. Und ich kann da gar nicht mit. Männliche Lehrer, die sagen da auch nichts zu. Außer mein einer Lehrer, der sagt immer so, ja, können die Hosen nicht noch kürzer oder sowas. Und das stresst mich dann aber auch immer richtig. Aber ich habe Gott sei Dank eine Freundin und sie ist so direkt, dass sie dann immer alle fertig, also sie macht diesen Lehrer, wenn er sowas sagt, immer richtig fertig. Und auch die Lehrerin. Nimmst du eigentlich irgendwas gegen deine Pickeln oder so? Aber das sind so kleine Dinge, dass ich bei der Arbeit aus dem Büro laufe mit 2 Kolleginnen und dann der Klassiker, da ist eine Baustelle, da sind Bauarbeiter und die brüllen uns irgendwelche ekelhaften Sachen hinterher. So. Das gibt's, das ist mir vor 3 Wochen wieder passiert. Das passiert ständig. Und die Frage, das gibt's noch, ist so ein bisschen ja ein Anzeichen dafür, dass es dann Ignoranz gibt. Dass angeblich wir keinerlei von solchen Einschränkungen und Belästigungen erfahren, weil es ja alles so wahnsinnig aufgeklärt hier ist und alle Männer das schon total verstanden haben. Und das ist ja nicht der Fall. Also ich persönlich trage die meisten Sachen, die ich abends zum Ausgehen trage, also auch in der Schule. Und ich schminke mich auch mal ein bisschen härter auch in der Schule. Aber im Grunde wenn ich mit meinen Freunden rausgehe oder wenn jemand Geburtstag hat oder wenn wir irgendwie Fotos machen, dann brezel ich mich eher auf, ja. Yeah. In der Werbung gibt es den Begriff Vampireffekt. Wenn zum Beispiel ein Autohersteller in einer Anzeige eine halbnackte Frau neben den Wagen stellt, kann sich der potenzielle Kunde hinterher nur an die Frau, nicht aber an die Automarke erinnern. Das erotische Kapital hat so seine Tücken. Also, ich meine, man muss, wenn man so darauf jetzt antworten wollen, schon mal irgendwie diesen Begriff des Kapitals, auch Humankapitals, vielleicht mal kritisch betrachten. Julia Brilling ist Genderforscherin und engagiert bei Critical Whiteness. Was Sie jetzt ansprechen, ist ganz klar eine westliche Normierung. Das hat ganz viel mit Kolonialismus, Weißsein und solchen westlichen Standarten zu tun. Bei Critical Whiteness geht es um das Hinterfragen von weißen, christlichen und männlichen Normsetzungen. Na, ich würde das aus meiner kritischen Perspektive dann eher als Privilegien beschreiben. Also welche Privilegien habe ich in einer Welt, in der bestimmte Privilegien bestimmte Vorteile oder Nachteile mit sich bringen? Das heißt, wenn ich weißer Mann aus bürgerlicher Klasse, christlich, heterosexuell bin, dann habe ich aufgrund dessen strukturelle Vorteile, einfach weil ich in einer Umgebung mich bewege, wo das als die Norm gesehen wird, also das, was ich nicht rechtfertigen muss, das, was einfach da sein kann und darf, einfach weil es so ist und auch weil ich ganz viel Definitionsmacht habe. Das heißt, aus der Position heraus kann ich definieren, was ist schön, wer gehört zur Norm, wer gehört dazu, wer darf so sein wie ich, wer darf in Machtposition und wer nicht. Kapital ist irgendwie ein schwieriger Begriff. In der U-Bahn. Eine Frau, ca. 30, ein bisschen hartes Gesicht, schminkt sich. Sie hat ein sehr tiefes Dekolleté. Ich habe mich extra neben sie gesetzt, um nicht zu ihr hinschauen zu müssen. Gegenüber sitzt ein Inder oder Pakistani, ca. 40 Jahre alt. Akne-Gesicht, doofe Frisur, 2-Euro-Hosen, Plastiklatschen. Manchmal schaut er die Frau an. Er hat keine Chance bei ihr. Er hatte nie eine und wird nie eine bekommen. Ich bezweifle schon, dass es das gibt als Kapital, als sowas, was ich besitze, einfach qua Geburt. Das halte ich schon für großen Bullshit. Und ich glaube, dass es einfach darum geht, es gibt ganz klar Normen und Ideale, nach denen Körper strukturiert sind. Und es ist, glaube ich, nicht so sehr normiert und, wie sagt man, policed wie der weibliche Körper oder das, was als weiblicher Körper gelesen wird. Es gibt Milliarden von Regeln und Normen, die nur auf weibliche Körper und auf weiblich sein und auf Frau sein angewendet werden, gerade im Bereich Aussehen. Naja, hier klingt der alte Streit an. Nature or culture, Gene oder Erziehung. Wird man zur Frau gemacht oder als Frau geboren? Ist unser Rollenverhalten, unser Schönheitsideal erlernt oder natürlich gegeben? Man muss einfach mal sagen, Schönheit ist auch ein Konstrukt. Also es geht um Normen und Idealvorstellungen, wie ein Körper auszusehen hat, um als schön zu gelten. Ich bin ein Freund der Biologie, der Vererbungslehre und sehe das etwas anders. Die unmittelbare Rührung beim Anblick eines Babys, das sogenannte Kindchenschema, funktionierte in allen Zeiten und allen Kulturen, auch im Tierreich. Schmale Taillen galten bereits in der Jungsteinzeit als attraktiv. Schöne Gesichter, von Nofretete bis zu Naomi Campbell, folgen den Regeln des goldenen Schnitts. Das hat der kalifornische Wissenschaftler Stephen Marquardt ausgerechnet. Ein schönes Antlitz wird von jedem Menschen erkannt. Kulturelle Prägung oder angeborenes Verhalten. Der Kampf geht weiter. Feminismus gibt es zum Glück in allen Farben. Lila, pink und sexy. Women's sexuality, women's beauty is like very, very good weapon for us, for women, and also for men who are using our weapon. Unsere Schönheit ist eine sehr gute Waffe, auch für Männer, die uns benutzen. Aber wenn wir unsere Sexualität zurückerobern, dann können wir sie richtig einsetzen. Wir geben unsere Sexualität nicht mehr in die Hände der Männer. When we get back our weapon, our sexuality to us and using it by ourselves, we are doing right things. We don't give our sexuality to man's hands. Mit Alexandra Shevchenko von Fjemen aus Kiew habe ich via Skype gesprochen. Ihre Kamera hatte die 22-jährige Blondine mit dem großen Bauchtattoo ausgeschaltet, obwohl sie ja leicht exhibitionistisch ist. Vielleicht war ihre Wohnung nicht aufgeräumt. We have this sexuality, but we are not the owners of this sexuality. Men are owners of our sexuality. Wir haben zwar diese Sexualität, aber wir besitzen sie nicht. Sie gehört den Männern. Sie benutzen sie für ihre Zwecke. To buy our bodies. We think that if you are not in men's hands, if you use your sexuality by for your goals, for your Wir müssen unsere Sexualität für unsere eigenen Ziele einsetzen, nicht um sie zu verkaufen, sondern um damit zu arbeiten. In that way, sexuality or nudity can work. Alexandra Shevchenko ist eine der aktivsten Fjemen-Frauen. Sie ziehen sich bei Aktionen bis auf die Unterhose nackt aus. Wenn man genau hinsieht, und es gibt viele Fotos im Netz, dann erkennt man das Handy im Slip, mit dem sie nach der Verhaftung ihren Anwalt anrufen können. Durch solche Aktionen ist Fjemen die effektivste Oppositionsgruppe in der Ukraine geworden. Okay, when we started our activity, we understand that young women in, for example, Ukraine, they are now they don't understand what does it mean feminism. Als wir anfingen, kannten die jungen Frauen in der Ukraine keinen Feminismus. Deshalb haben wir einen neuen Weg gesucht, um ihnen zu zeigen, Feminismus ist gut für dich. Feminism is something good for them. In 2010. Vor der letzten Präsidentschaftswahl in der Ukraine begannen wir mit unseren oben ohne Protesten. Die Medien haben sofort reagiert. Es geht uns um die Freiheit der Frauen. Eine nackte Frau ist eine freie Frau. Im Kampf gegen das Patriarchat zeigt die Länge oder die Kürze eines Kleides, ob sie frei ist oder nicht. Ob sie das Recht hat, im kurzen Rock herumzulaufen oder nicht. She is free or she is not free. She has her rights or she hasn't. Consonne et trois voyelles, c'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à mon oreille et chaque lettre m'émerveille. Am Straßenrand. Wie jeden Herbst sind riesige Dessous-Werbungen aufgespannt, denn zu Weihnachten wird massig Unterwäsche verkauft. Im Frühling hängen dort die Bikini-Girls von preiswerten Modelabels. Wir Männer verwandeln uns bei diesem Anblick in kleine Lüstlinge, denen brutal klar wird, du nicht, mein Lieber. Es ist ein Missverständnis, dass die Frauen, deren Bilder da hängen, zu Sexobjekten gemacht werden. Eigentlich werden wir, die Betrachter, zum Sexobjekt. Jedes Jahr sterben welche von uns, weil wir abgelenkt von diesen Plakaten nicht auf den Verkehr achten. The Puritan culture of the Anglo-Saxon cultures has created a completely negative perspective on erotic capital. In der puritanischen Kultur wird erotisches Kapital negativ gesehen. If you look at feminist writing, it endorses and supports the patriarchal attitude that female erotic capital is worthless, trivial, superficial and absolutely no value. In feministischen Schriften trifft man auf die gleiche Verachtung. Erotisches Kapital sei wertlos und oberflächlich. Leider gibt es diese unheilige Allianz zwischen Feminismus und Patriarchat. So I think there is an unholy alliance between feminists, unfortunately, and patriarchal males who denigrate erotic capital. Ja, jegliches Werkzeug, was man bekommt, sollte man auch nutzen. Das heißt, wenn du einem männlichen Gegenüber hast und er flirtet mit dir, dann flirte ich auch gerne zurück. Und wenn ich weiß, ich kann dadurch das und das erreichen, warum nicht? Carola Niemann erinnert sich noch mit Grausen, wie ihre Freundinnen früher über sie geredet haben, als sie jung, hübsch und bunt uns Männern auf der Leopoldstraße in München den Kopf verdreht hat. Genau, das ist dann so die Negativerfahrung, ist dann halt eher mit dem engeren Freundeskreis, weil die dann sagen, ja, mein Gott, du achtest zu sehr auf dein Äußeres, du bist sehr oberflächlich und dir ist Schönheit wichtiger als die inneren Werte und so weiter. Diese Vorwürfe kommen dann schon auch. Das hat mich schwer beeindruckt, das hat mich auch beleidigt letztendlich. Women have been embarrassed about exploiting or valorizing their erotic capital and they have felt ashamed of it in some way. Frauen haben sich geschämt, ihr erotisches Kapital auszuspielen. Es galt als trivial und unwichtig. Deshalb haben sie ihre Macht nicht genutzt. Because so many people have said, oh, this is superficial, this is trivial, this is unimportant. And therefore they're not willing to exploit it in the way they should do. Men always exploit it. Männer haben da keine Skrupel. Das hat mich sehr belastet. Also fand ich nicht okay und habe mich dann auch echt geärgert und habe dann überlegt, aber was kann ich machen? Soll ich jetzt absichtlich irgendwie, mich verstellen, nur damit es dann mehr nach Tiefe aussieht? Carola Niemann ist Moderedakteurin bei einer Frauenzeitung. Auf fast allen Frauen- und Klatschmagazinen sind Frauen abgebildet. Warum wollen heterosexuelle Frauen keinen Brad Pitt oder den netten Mann von nebenan auf dem Titel? Warum? Weil Frauen wirklich im großen Maße Frauen mögen und lieben. Das ist einfach so. Also man zieht sich auch oft einfach sexy oder schön an, um anderen Frauen auch zu gefallen. Ich liebe Kate Winslet. Ich finde sie so wunderschön. Sie ist so perfekt einfach nur. Titanic, oh Gott. Ihre roten Haare und dann dieser perfekte Mund und die grünen Augen und wow. Wir brauchen ein bisschen die Konkurrenz, aber auch ein bisschen so, wenn die so toll aussieht, fühle ich mich auch toll. Also das ist so eine Geschichte, wie hat die das gemacht, dass die so schön aussieht? Was macht die für einen Sport oder welche Cremes benutzt sie und so weiter? Frauen haben sehr genaue Vorstellungen, wie Frauen sind. Denn als Frau fühlen sie sich kompetent im Frausein. Wir Männer wissen, dass das ein Irrtum ist. Jede ist anders. Es laufen zwei Russinnen vorbei, haben sich natürlich zurechtgemacht. Aber hier, diese Frau. Sehr verunsichert wirkt sie und dadurch schon wieder sehr charmant, wie sie jetzt so an sich rumzuppelt und guckt und auf den Boden guckt. Also ich glaube, wenn man mit ihr spricht und sie anlächelt und sie zurücklächelt, dass sie sehr schön ist. Die war noch sehr jung, glaube ich. 17. Die war 17, ja. Und deswegen, also so schüchtern und so unsicher, ich mag das, also ich finde es schön. Wie wird man eigentlich zu einer schönen Frau? Photoshop zum Beispiel. Das gibt es auch, na, selbstverständlich. Aber ich bin auch froh, dass mittlerweile die meisten Menschen wissen, dass es Photoshop gibt und sich da nicht mehr grämen, wenn sie nicht hundertprozentig perfekt sind. Und ich finde auch mittlerweile hat das auch sehr viel überhand genommen, sodass die auch gar nicht mehr natürlich aussehen. Das heißt, sprich, auch nicht mehr schön. Weil wenn du so perfekt aussiehst und deine Hautstruktur nicht mehr zu sehen ist und die Maße einfach nicht mehr stimmen können, die Beine gestreckt, der Po verkleinert, die Taille, die Brüste und so weiter, dann sehen die auch nicht mehr schön aus. Dann sind das Puppen und keine Menschen mehr und dann kann man sagen, okay, das ist jetzt vielleicht für das Bild spannend, aber letztendlich fürs Leben nicht. That's right. Technically, biologically. Physically, psychologically. Because before the action, you are very nervous. We are soldiers. Wir sind wie Soldatinnen. Wir erkunden den Ort, bevor wir loslegen, wie man dahin gelangt. Jule, she was standing near the cup, and the policemen near her, they recognized. Gestern war Julia ganz nervös. Ein Polizist hatte sie erkannt und sie wollte die Aktion verschieben. Und ich sagte, beruhige dich. Und dann hat sie es getan. Ich will meine Schönheit nicht für mich selber einsetzen, sondern für die Rechte der Frauen. I want to use it for women's rights, to protect Ich will etwas Nützliches für die Gesellschaft erreichen. Und wenn man genau hinhört bei Alexandra Schewtschenko, ich will meine Brüste zeigen, dann ist Femen, wie fast jede Protestbewegung, eben auch Rock'n'Roll. Und die Leute auf der Straße sollen sich fragen, warum macht die das? After that, when the policeman came and when she was in police, it is not so difficult than before because. Wenn dann die Polizei kommt, ist alles ganz einfach. Du bist glücklich. Du bist in diesem Polizeiwagen und alles hat geklappt. Die Menschen überall auf der Welt sehen dich im Fernsehen. Du hast es geschafft. Schönheit kann ein Beruf sein. Bei Models ist es anerkannt, bei Schauspielern zwiespältig. Wir, das Publikum, wollen schöne Menschen im Film sehen. Schauspieler wollen aber wegen ihres Könnens geliebt werden. Und jeder weiß, dass es Schauspieler gibt, die zwar über eine Aura, aber nur über einen einzigen Gesichtsausdruck verfügen. Catherine Deneuve, Tom Cruise, Robert Mitchum, Maria Furtwängler. 24 Schauspielerinnen habe ich über Monate um ein Interview über erotisches Kapital gebeten. 23 haben abgelehnt. Berühmte ebenso wie völlig unbekannte Facebook-Freundinnen. Oh nein. Tessa Mittelstädt, die Kriminalassistentin im Kölner Tatort, hat als einzige zugesagt. Danke. Und dann habe ich gedacht, oh ja, dieses Thema hat was mit mir gemacht. Ich glaube, es ist nicht nur die Erotik, sondern sozusagen das Weibliche an sich, was mich da angesprochen hat. Tessa Mittelstädt, Jahrgang 1974, ist vorsichtig. Wohin führt das Interview? Was kann ich sagen, was lieber nicht? Dann schweift sie ab. Da sind die Punkte, über die sie vielleicht jetzt beim Interview nachdenkt und sich herantastet. Dann die Frage ist, habe ich das für mich schon entdeckt? Ist das etwas, was ich wirklich ganz bewusst schon wahrgenommen habe an mir und kann es deswegen als Mittel einsetzen? Nein. Ich glaube, so direkt bewusst war mir das noch nicht. Es gab sicherlich Momente, wo ich im Nachhinein gedacht habe, hey, das kann jetzt aber was damit zu tun gehabt haben. Aber es war nie ein bewusster Schritt zu sagen, das ist jetzt das Ziel und ich setze jetzt das und das und das Mittel da ein. Das noch nicht. Kann man das glauben? Eine Frau, die nicht weiß, dass sie schön ist? Eine Freundin von mir, wunderhübsch natürlich, meinte mal, angesichts von Supermodels auf den Werbeplakaten würde sie sich richtig mickrig vorkommen. Na, so kann man sich das Leben auch schwer machen. Zum Beispiel auf der Schauspielschule sollte ich im Maskenunterricht eine Hure spielen und hatte damit wahnsinnige Probleme. Ich habe mich geschämt, da war ganz viel Scham dabei. Und Jahre später habe ich dann als meine Abschlussrolle sozusagen eine Nutte gespielt. Und das mit großer Leidenschaft und Intensität. Da hat sich also etwas entwickelt. Und ich glaube, je bewusster man sich wird über seine Wirkung, dass Erotik nicht immer negativ bewertet sein muss, sondern dass das auch eine ganz wunderbare, schöne Sache sein kann. Daran kann man wachsen, daran kann man reifen. Und dann kann man, glaube ich, auch die Erotik besser für sich nutzen. Tessa Mittelstädt balanciert vorsichtig über dem Abgrund. Sie kennt die Gefahren des Understatements und die Fallen der Selbstentblößung. Ich hatte es zum Beispiel so, dass ein Intendant mal über mich gesagt hat, die ist mir zu schön. Und das ist böse. Das war böse. Das heißt, er traut mir nicht zu, dass ich variantenreich bin. Das heißt, er traut mir nicht zu, dass ich Konflikte angehen kann, dass ich auch konfliktbereit bin. Also er hat mich eingeengt, indem er einfach nur gesagt hat, die ist mir zu schön. Und das fand ich eine absolute Frechheit. Sowas darf man nicht sagen. Alexandra Schewtschenko von Femen habe ich mehrmals gefragt, ob sie ihr Aussehen auch im privaten oder im beruflichen Bereich ausspielen würde. Die Leute sehen mich an, wenn ich nackt bin. Und ich nutze diese Aufmerksamkeit, um etwas zu sagen. for money or to have nicht für mich, nicht für Geld oder für einen reichen like Mann. I didn't want to do like that. Nein, so nicht. I believe in love. Ich glaube an die Liebe. Sie hat mir nach diesem Interview eine Freundschaftsanfrage auf Facebook gestellt. Jeden zweiten Tag postet sie Fotos von sich und anderen jungen, hübschen Fiemen-Frauen, fast immer oben ohne. Ich finde das ein wenig übertrieben. Zum Glück verpixelt Facebook die Brüste. Man möchte ja auch mal seine Ruhe haben und zum Arbeiten kommen. Wir sind gegen Prostitution und gegen das Image der Ukrainerin. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion sind viele nach Deutschland und anderswo gezogen, um als Prostituierte zu arbeiten. Dort hält man uns für Sexobjekte. Erstmal lange her. Und weil man arbeitet als junge Frau ja damit. Also ich habe sehr stark nach Liebe gesucht und hatte keine Ahnung, was das war. Und habe natürlich irgendwie mein Kapital eingesetzt und erstmal versucht, irgendwie mit Männern irgendwie umzugehen, Beziehungen zu haben. Und das hat mir aber irgendwie nicht gereicht. Dann bin ich nach Paris und habe mich da als Fotomodell durchgeschlagen und habe das alles eingesetzt. Und ich konnte das spielen, aber ich habe es nicht wirklich gefühlt. Das ist Brigitte Streubel, ehemaliges Fotomodel und seit 40 Jahren Mitglied von Rainer Langhans Harem in München. Und nach meinem ersten Freund, der mich entjungfert hat mit 17, habe ich dann gedacht, oh, der will mich gleich heiraten, um Gottes Willen, dann ist ja mein Leben zu Ende, dann bin ich ja so wie meine Eltern, dann kann ich mir gleich begraben, dann, das, was erfahre ich dann noch, ne? Und habe dann ganz schnell mit irgendwelchen Freunden dann irgendwelche Drogen ausprobiert und habe gesagt zu meiner Mutter, der kommt nicht ins Haus, den lassen wir nicht rein, der hat den Ring dabei, ich will den nicht heiraten und so. Völlig irre. Der Begriff erotisches Kapital löst, und das ist das wirklich Interessante daran, bei jedem Menschen eine andere Reaktion aus. Es ist scheinbar ein Schlüsselwort, mit dem man Biografien aufschließt. Ich habe schon von klein auf in jeder Straßenbahn, bei jedem Besuch, den wir mit den Eltern bei irgendwelchen Verwandten gemacht haben, am Fenster gestanden und habe immer geguckt, ob da irgendwelche netten Jungs unten rumlaufen oder so. Es war immer so. Ich habe immer, ach, hat der tolle blaue Augen. Und ich war immer optisch, wenn da was Schönes rumlief, ich musste das immer in meine Nähe kriegen oder so. Ich war da immer interessiert. Das hat ja nicht immer geklappt, aber auch wenn nur so ein Blick zurückkam, das war schon ein erfolgreicher Tag so ungefähr. Und dann sagt sie das, man kann das schon fast nicht mehr hören, was alle hübschen Frauen sagen. Also ich habe mich erstmal gar nicht als hübsch oder so empfunden. Ich fand meine Nase zu dick, die Beine zu kurz und ich weiß nicht was alles. Aber ich hatte irgendwie so eine, weiß ich nicht, was damals ganz gut ankam, so eine Natürlichkeit. Und das kam erstmal in Düsseldorf gut an und dann in Paris auch. Und es war ja die Hippie-Zeit und dann zog man verrückte Klamotten an und so weiter. Da hatte ich viele Freunde und die waren dann auf einmal alle nackt und ich fand das alles toll. Also ich habe gedacht, wow, hier verändert sich was. Brigitte Streubel ist Jahrgang 1940. Sie lebt seit Jahrzehnten in einem weißen Einzimmer-Apartment in Schwabing. Ein paar Straßen weiter Rainer Langhans. Auch die anderen Frauen des Harems leben in der Nähe. Alle Frauen wiegen keine 55 Kilo, also jede einzelne. Und ernähre mich gesund seit vielen Jahren, habe jetzt seit einem halben Jahr aufgehört zu rauchen. Bin jetzt etwas dicker geworden, habe 5 Kilo zugenommen. Alle sagen toll, toll, toll. Ich finde es gar nicht so toll, aber ich fühle mich kräftiger, ja. 5 Kilo drauf ist bei mir kein Problem. Das ist sicher reiner Zufall, dass bei Langhans nur schlanke, sehr schlanke Frauen sind. Und Rainer Langhans tauchte auf. Denn es kommt ja auf die inneren Werte an. Also ich hatte lange blonde Haare und ich brauchte nur so eine Seitenbewegung mit dem Kopf zu machen und die Haare schlenkern und meine blauen Augen. Und das habe ich dann später auch in Paris und in Mailand. Das war mein Kapital, ja logisch, das habe ich eingesetzt. Meine langen Haare, meine blauen Augen und ja, dann benutze ich das doch. Ja, Schönheit ist gut für das Selbstbewusstsein. Ja, ich habe ja noch als Schauspielerin gearbeitet und da war das auch wieder so. Meine langen blonden Haare kamen zum Einsatz, der Film mit Kurt Jürgens, und ich hatte das Gefühl, ich kann überhaupt keine echten Gefühle ausdrücken. Ich laufe da rum wie so ein wandelnder Kleiderständer, ja, und gehe von links nach rechts und bin schön anzusehen und angezogen und so weiter, aber sonst ist da nichts. Und nach dem Film habe ich alles abgesagt. Ich habe mir die Haare ratzeputz kurz geschnitten und diese Verwandlung, die dauert eigentlich bis heute, muss ich sagen. Das war ein Fluch. Das war irgendwann ein Fluch, immer auf diese Schönheit, ja. Also jetzt reicht's aber auch. Also jetzt möchte ich mal wirklich wissen, wer dahinter steckt. Ich weiß nicht, wie es jenen schönen Frauen wohl geht, die auf der Straße eine halbe Sekunde länger angesehen werden als nötig. Oder wie jene sich fühlen, denen das nicht mehr passiert. Ja, ich vermisse das schon, aber gleichzeitig möchte ich nie wieder zurück. Ich war eigentlich, als ich jünger war, immer unglücklich. Du bist heute 50 geworden, herzlichen Glückwunsch. Danke. Merkst du, dass da langsam was verschwindet an deiner Macht, dass die Leute nicht mehr ganz so viel lächeln? Also jetzt heute habe ich es noch nicht gleich gemerkt. Also das gab Phasen, wo ich gedacht habe, das ist ja schrecklich, das Älterwerden. Irgendwie keiner guckt dir mehr nach und so. Diese Energie hört auch auf, dass du die ausstrahlst, ja, dass du auch Blicke zurückkriegst. Also wenn ich gut drauf bin, kriege ich sie noch. Ja, das ist gar kein Problem, weil es gibt was in mir, das ist immer jung und das verändert sich auch gar nicht. Und wenn ich gut drauf bin, strahle ich das aus und kriege auch was zurück. Manchmal male ich mir aus, wie es so wäre als schöne Frau. Auf einer Party. Im Halbdunkel lehne ich an der Wand. Ich sehe gut aus. Und die Welt, also die anderen Menschen, die Männer, kommen auf mich zu und bieten ihre Gaben, ihr Gespräch, ihren Witz und ihre Aufmerksamkeit an. Ich habe die Wahl. Ja, das war in der Zeit so von 17 bis 26 war das so. Da habe ich einfach alles auf mich zukommen lassen. Und ich hatte vielleicht auch ein glückliches Händchen, manchmal, nicht immer, mit Leuten, die dann mir die richtigen Anregungen gegeben haben oder so, ne? Und ich war immer auch mit Männern zusammen übrigens, die immer gesagt haben, mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ich bin ja vom Fotomodell dann hinter die Kamera gewechselt, dann nachdem ich also auch festgestellt habe, ich bin keine Schauspielerin, jedenfalls nicht gut genug. Wenn man die Welt nur annimmt, ohne sich anzustrengen, wenn man also in der Wohlfühlpampe liegt und nicht selber denken und handeln muss, wird man dann nicht irgendwann ein bisschen blöd im Kopf? Ja, aber bei der Passivität ist es auch so, dass du, also du kannst auch erstarren da drin, ja. Also da gibt's so eine Duldungsstarre, ja, und denkst dann auch, alles, was kommt, ist sowieso gut oder so, der wird schon wissen. Nee. Also dazu war ich immer zu eine starke Rebellin in mir. Ich wollte immer mitbestimmen, ne? Also das konnte ich nicht. Also ich habe manche Sachen habe ich schon geschehen lassen, aber manches auch gar nicht. Also da habe ich mich dann vehement gewehrt. Also diese Rebellin, die ist auch heute noch da. Die ist auch nicht auszuschalten. Und nun zum Showdown. In der linken Ecke mit den roten Handschuhen, mit ihrem gefürchteten Genderlab, Julia Brilling. Okay, ich kann nochmal drauf zurückkommen. Erotisches Privileg halte ich schon mal für eine sehr fragwürdige Kategorie so, und auch eine sehr grobe Verallgemeinerung, die, glaube ich, allein deshalb schon irgendwie ins Wanken gerät, weil wenn man so ein Blödsinn auch noch universal setzt, dann muss man vielleicht schon ein bisschen differenzieren, um was für eine Form von Kapital oder Privileg und was ist überhaupt Erotik, es hier eigentlich geht. Ja, welche Körper will ich und welche Körper dürfen das machen oder eventuell machen und unter welchen Voraussetzungen. Was war die Frage? Ihre Gegnerin in der rechten Ecke mit den blauen Handschuhen, Catherine Erotic Capital Hakim. The most important thing for success in life is IQ. A sheer intellectual ability is by far the most important thing. Everything else is much less important. Der Intelligenzquotient entscheidet am meisten über Erfolg im Leben. Aber danach sind die beiden wichtigsten Faktoren Ausbildung und erotisches Kapital, und zwar gleichrangig. But what's most interesting to me is that educational qualifications and attractiveness have pretty much the same value for success in life. Ja, das glaube ich nicht. Nee, das ist ja Blödsinn. Dann wären ja lauter, besonders Frauen, wenn wir jetzt der Theorie folgen, junge, gut aussehende Frauen, die aus sehr armen Verhältnissen kommen, wären ja dann irgendwie total mächtig auf einmal, nur weil sie von irgendwelchen von irgendwelchen total privilegierten Kerlen für heiß befunden werden. Das ist ja Blödsinn. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja nirgendwo der Fall. Eine Frau kann auch deshalb nicht aufsteigen und reich werden oder was auch immer, weil sie für ziemlich hot befunden wird. Das funktioniert ja nicht. And I'm saying in the book that women should realize that erotic capital has genuine economic value and social benefits. Und Frauen sollen das endlich verstehen. Erotisches Kapital hat einen wirtschaftlichen und sozialen Wert. And they shouldn't be ashamed of this or embarrassed about it. They should actually take pride in it and exploit it more fully. Und sie sollten stolz darauf sein und es ausnutzen. Diese Frauen, die haben keine strukturelle Macht. Die sind abhängig davon, dass die Macht haben, ihnen ein bisschen Rampenlicht zugestehen. Consider my suspicion, let's see if my intuition has any volition, cause I'm on a mission for the emission, the competition and the definition of my position. It's bitchin', it's bitchin', it's bitchin', it's bitchin'. Ich glaube, in England, diese, wie heißt sie denn, Jordan? Katie Price ist, glaube ich, das Paradebeispiel dafür. Die hat das. Die kann natürlich Karriere machen, so, das ist aber auch eine sehr begrenzte Karriere, weil sie natürlich, ihr, das Einzige, was sie hat, ist ihr junger weiblicher Körper, der meistens mit vergrößerten Brüsten und vergrößerten Lippen und verkleinerten Nasen und falschen Haaren und falschem Tan, also irgendwie noch mit ganz viel Manipulation, einem männlichen Schönheitsideal entspricht, wie soll so eine richtig geile Frau aussehen, damit wir die angucken wollen. Darum geht's. Das heißt, wer hat denn hier eigentlich die Macht? Warum? Ich kann doch nicht Macht haben, wenn meine vermeintliche Macht davon abhängt, dass andere mich geil finden müssen oder nicht. Ich habe keine Macht. Ich bin nur das Objekt in dem Spiel. Katie Price ist nur das Objekt und die muss sich total manipulieren und manipulieren lassen, um das auch weiter zu sein. Und ich glaube, die ist schon lange auf dem absteigenden Ast, weil sie eben nicht mehr diese ganzen männlichen Fantasien erfüllen kann. Dafür ist sie langsam zu alt. But on average, in all studies, men are earning more, gaining more from their erotic capital than women. Attraktive Menschen verdienen mehr als unattraktive. Das Plus ist jedoch bei attraktiven Männern fast um ein Drittel höher als bei schönen Frauen. So on average, men earn about 17% more if they're attractive rather than unattractive. For women, it's a smaller benefit. The beauty premium is smaller at around 12% more. So one of the things I do in the book is to argue that women need to exploit their erotic capital more effectively than they do at the moment. Ich fordere die Frauen auf, ihr erotisches Kapital effektiver zu nutzen und es den Männern gleich zu tun. Men are getting much greater benefit from it and women must learn to catch up. Ist mir total egal, wie andere Menschen mit ihren Körpern auf ihren Karriereleitern oder wie auch immer verfahren. Also das ist total wahllos. Natürlich würde ich so einen Blödsinn niemandem empfehlen. Also das, ne? Wer macht das schon? Catherine Hacking zum Beispiel. We have greatly overestimated the importance of qualifications for success in life. Ausbildung wird grob überschätzt für den Erfolg im Leben. New studies have shown that actually qualifications are equal in importance to attractiveness for success in life. Schönheit ist genauso wichtig. So people who miss out on the educational system, they can invest in their erotic capital instead. Wer also in der Schule versagt, sollte auf sein erotisches Kapital setzen. And we're completely wrong to say it's qualifications is the only route to success. 'Cause it's the best. IUDSIS. Stay in school. 'Cause it's the best. Es ist halt die Frage, ob man das in so einer neoliberalen Logikkörper betrachten will und kann und soll und was das für einen Nutzen hat oder für wen es einen Nutzen hat. Erotisches Kapital jetzt nach dieser, wie heißt sie, Hakim? Also würde ich grundsätzlich dekonstruieren wollen. Also ich bezweifle schon, dass es das gibt. And this was a study that assessed how people reacted to attractive people who they only met by talking to them on the phone. The reaction was exactly the same over the phone as it was if they met them. Bei wissenschaftlichen Versuchen hat sich gezeigt, dass attraktive Personen auch über Telefon besser herüberkommen. And that shows you very clearly that An attractive person develops better social skills, more charm, and is better able to talk to people, whether you meet them in person, face to face, or even if you just hear their voice. Sie sind einfach gewandter, vermittelnder, charmanter, auch wenn man nur ihre Stimme hört. Ja, wie im Radio. Aber Erotik hat auch immer was mit Sexualität, Verfügbarkeit und Begehren zu tun. Aber Begehren ist immer sexuell. Erotik ist ja immer sexuell strukturiert und konnotiert. Wie kann das denn anders sein? Also das ist dann ein Erotikbegriff, der aus einer anderen Welt kommt. Aber Erotik ist ja vom Ding her sexuell konnotiert. Erotik hat etwas mit Sexualität, Verfügbarkeit und Begehren zu tun, sagt die Feministin. Nicht in meiner Welt. Erotik ist eher der Abstand zu Sexualität, eben gerade nicht Verfügbarkeit, aber sehr viel Begehren. In all countries where they have done a sex survey, there is a big sex deficit. Alle Statistiken über das Sexualleben zeigen ein gewaltiges Sexdefizit bei Männern. Men are far more interested in sex, have much stronger sexual motivation and sexual interest than women do. Sie wollen mehr Sex als Frauen. Viele Männer verhungern regelrecht. And a lot of men are effectively in a situation of sexual starvation. Der griechische Dichter Aristophanes hat darüber eine Komödie geschrieben. In Lysistrata verweigern die Frauen Sex, bis die Männer aufhören mit ihrem blöden Krieg. Ich fürchte, seitdem hat sich nicht viel verändert. Nur dass es nicht mehr um Krieg geht, sondern ob wir zu Ikea fahren oder angeln gehen. And this is a hidden factor that affects, I think, all relationships between men and women. Dieses Geheimnis betrifft alle Beziehungen zwischen Mann und Frau. Es gibt einen sehr traurigen Satz in Catherine Hakims Buch. Männliche Sexualität ist nichts wert, denn sie ist jederzeit verfügbar. Umsonst. There is this politically correct tendency which tries to say that women and men are the same and are equal in sexuality, just like they're equal in everything else. Politisch korrekt ist die Behauptung, Frauen und Männer seien in allem gleich, auch in ihrer Sexualität. Aber die Untersuchungen zeigen, es gibt einen gewaltigen Unterschied. In reality, the sex surveys show a huge difference still exists. Manche Frauen, die ich gefragt habe, sehen erotisches Kapital, was auch immer die jeweilige Person darunter versteht, als einen abstrakten Begriff, als ein Schutzschild, ein Kampfwort, ein wissenschaftliches Objekt. Aber jeder Mensch sind echt viele, also sind wirklich richtig doll viele, besitzt ein bisschen eigenes erotisches Kapital. Selbst kleine alte Männer wie Danny DeVito, Gerhard Schröder und vielleicht sogar ich. I think men do have sex appeal, obviously. Lächelnd zwinkert mir Catherine Hakim zu. Deshalb erhält sie auch das Schlusswort. In einem Disput, der niemals enden wird. I'm predicting that erotic capital will be much more important today than it was, say, 50 years ago. Erotisches Kapital ist heute viel wertvoller als vor 50 Jahren. Firstly, as we move more white-collar jobs, service sector jobs, in these jobs, people who are able to have good and smooth social relationships will be more successful in the workforce. Im Dienstleistungsgewerbe kommt es auf sympathischen Umgang an. The second reason is affluence. We can afford more luxuries. Beauty and charm and elegance and grace, these are luxuries that everybody wants to afford. Mit steigendem Reichtum wollen wir uns Schönheit leisten, Eleganz und Luxus. And the third factor is visibility. With Facebook, the Internet, digital photography, everybody is more visible. In den Zeiten von Facebook, Internet und digitaler Fotografie sind wir alle viel sichtbarer geworden. Deshalb müssen wir unser Aussehen optimieren. And therefore we need to polish our appearance. Was haben Sie da für erotisches Kapital? Schade, dass Sie es nicht bemerkt haben, aber ja, sorry. Ich merke das hier gerade nicht, also sorry. No offense, ne, aber yeah. Sexy sells. That's right. Frauen verraten, wovon Männer nur träumen. Feature von Lorenz Schröter. You know what I'm talking about, right? It could only be one thing, you know? Es sprachen Katrin Decker und Rüdiger Hellmann. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Regie Giuseppe Maio. Redaktion Joachim Dix.